WDR 5. Neugier genügt. In Frankfort, der Hauptstadt Kentuckys, ist alles klein. Die Backsteinhäuser, die selten mehr als 4 Stockwerke zählen. Die Innenstadt, die gerade mal aus ein paar Straßenblöcken besteht. Nicht zuletzt die Einwohnerzahl. 25.000 Menschen leben hier. Nur ein neoklassizistischer Backsteinbau fällt aus dem Rahmen. Sandfarben, mit Erkern, Zinnen und Säulen. Einer Kuppel mit Glockenturm obendrauf und einem Park drumherum. Das alte State Capitol, sagt Ken Norton, während er vor einer Statue stehen bleibt. Sie stellt William Goble dar, der im Januar des Jahres 1900 nach nur 4 Amtstagen als Gouverneur des Staates Kentucky genau hier einem Attentat zum Opfer fiel, verübt von politischen Gegnern. 4 Jahre später wurde am Stadtrand ein neues Parlamentsgebäude errichtet. Offiziell, erläutert Ken Norton, weil das alte den Anforderungen an die Regierungsarbeit nicht mehr genügte. Tatsächlich aber habe man sich von der Schande reinwaschen wollen. Erst vor wenigen Jahren wurde die Statue aufgestellt. Als Erinnerung, wie rau es in Kentucky lange zugegangen ist. Ken überquert den Broadway Richtung Vergnügungsmeile. Die heißt St. Clair Street und ist gerade mal 200 Meter lang. Dafür reiht sich hier Kneipe an Kneipe. Vor allem stehen Tische und Stühle auf dem Bürgersteig. Alle sind gut besucht. Von überall ertönt Musik. Ken Norton ist Anwalt von Beruf und Genussmensch aus Leidenschaft. Ein Mann in den besten Jahren. Mit widerspenstigen, graumelierten Haaren, in Jeans und Polohemd, unter dem sich ein Bäuchlein wölbt. Ken setzt sich auf eine Holzbank vor Anna's Grill. Drinnen hinter der Theke ist eine Batterie edler Whiskys aufgereiht. Er entscheidet sich für einen Woodford Reserve Double Oaked, einen Bourbon aus der Gegend um Frankfort. Als der Kellner den Whisky bringt, schwenkt Ken das bauchige Glas gegen das Licht. Keine Schliere trübt die bernsteinfarbene Flüssigkeit. Er nickt zufrieden. Lots of vanilla. Starker Vanilleduft. And then we can take our sip. Jetzt nehmen wir einen Schluck. Very warm. Sehr warmer Geschmack. Yes. Vanillearomen. Lots of vanilla Ein Hauch von roten Früchten. Yes. Red fruit und all den wunderbaren Eichencharakteristika, die ein eleganter Bourbon haben muss. Sehr gefällig. Mit Gewürzaromen. Nelken, Zimt, Pfeffer, Orangenschalen. Auch farblich schimmert ein wenig Orange durch. Dann lässt er den Bourbon die Kehle hinunterrinnen. The aftertaste is very pleasing. Ein wunderbarer Nachgeschmack. It's incredible. Unglaublich, da ist nichts drin, außer Getreide und Quellwasser. Gereift in Eichenholzfässern aus der Gegend. 6 Jahre lang. Das ist alles, was in einen Bourbon hinein darf. Wasser, 3 Sorten Getreide und Eichenholz. Genau genommen muss der Getreidemix zu mindestens 51% aus Mais bestehen. Das verlangt ein Reinheitsgebot, das auf Betreiben der Brennereien Mitte der 60er Jahre durch den Kongress gepaukt worden ist. Es definiert Bourbon als America's Native Spirit, als wahrhaft amerikanische Spirituose und legt Grenzwerte für den Alkoholgehalt fest. Höchstens 80% beim Brennen, nicht mehr als 62,5% beim Einlagern in die Fässer und mindestens 40% beim Abfüllen in Flaschen. Die Fässer müssen aus Eichenholz sein und nagelneu. Einmal gebraucht, werden sie nach Europa verkauft, meist nach Schottland, wo sie bei der Herstellung von Scotch zum Einsatz kommen. Bourbon erzählt viel über Kentucky. Ursprünglich wurde Bourbon in Pennsylvania produziert, unserem Nachbarstaat, bis zur Whisky-Rebellion Ende des 18. Jahrhunderts. Damals hatte die Bundesregierung erkannt, wie viel Geld die Brennerei machten und sie mit einer Steuer belegt. Die Leute waren nach Amerika gekommen, um Freiheit zu finden und zu tun, was immer sie wollten. Sie revoltierten und flüchteten nach Kentucky, das damals noch nicht Teil der USA war. Hier hatten sie das gleiche Getreide und das gleiche Eichenholz. Aber sie fanden hier ein ganz besonderes Kalksteinwasser. Eisenfrei, aber reich an Kalzium. Das macht unseren Bourbon einzigartig. Bourbon steht also für unsere Geologie und für unsere Kultur. Prozent des weltweit hergestellten Bourbons kommen aus dem Bluegrass-Staat Kentucky. So benannt, weil die Weiden hier im Frühjahr blaugrün blühen. Am Stadtrand von Frankfort, in einem Backsteinkomplex, eingebettet in ein Eichenwäldchen, wird Buffalo Trace gebrannt, die in den vergangenen Jahren meistprämierte Spirituose der USA. Die Nachbarstadt Lawrenceburg ist Heimat von Wild Turkey, einem Bourbon, der ursprünglich nur als Privatabfüllung bei der Truthahnjagd kredenzt wurde. Daher der Name. Und in Versailles wird Woodford Reserve gebrannt. Versailles ist ein Refugium für Milliardäre. Saftige grüne Weiden erstrecken sich über sanft fließende Hügel, die für den amerikanischen Süden typischen Rolling Hills, gesäumt von blütenweißen Zäunen. Vereinzelt Häuser, genauer herrschaftliche Anwesen, gern inspiriert von Schloss Versailles, dem Prunk- und Protzbau des französischen Sonnenkönigs Ludwig des 14. Die Destillerie Woodford Reserve besteht aus einem halben Dutzend Sandsteinbauten, die sich über ebenso viele Hügel verteilen. Drinnen unverputzte Wände und Böden aus lasiertem Eichenholz. Im Fermentation House gärt Maische in 6 riesigen Kesseln aus Zypressenholz. In der Destille durchläuft die Maische 3 Brennverfahren, bevor der Bourbon in Fässer abgefüllt und im Speicher gelagert wird. Mindestens 2 Jahre, so schreibt es das Reinheitsgesetz vor. Woodford Reserve rühmt sich, die älteste Brennerei in Kentucky zu sein. Seit 1812 wird hier Whisky hergestellt. Late 1800s, 75.000 citizens. Im späten 18. Jahrhundert kamen in Kentucky auf 75.000 Menschen 3.000 Brennereien. Die Bauern wurden produktiver, sie haben mehr Getreide geerntet. Zu viel, um es zu konsumieren oder ans Vieh zu verfüttern. Schnaps wird nicht schlecht, man kann ihn transportieren. Ein wichtiger Aspekt, denn einen lokalen Markt gab es nicht. Den Nachbarn konnte man nichts verkaufen, sie waren ja auch Bauern. Der Schnaps musste also woanders verkauft werden, und zwar in New Orleans. Das war der größte Umschlagplatz damals. Mit der Industrialisierung ist die Zahl der Brennereien natürlich geringer geworden. Aber die Menge des Whiskys, der hier produziert wird, ist gestiegen. Heute hat Kentucky 4,5 Millionen Einwohner, aber hier lagern 5 Millionen Fässer Bourbon. Die wahre Heimat des Bourbons ist Bardstown. Ein Nest mit wenig mehr als 11.000 Einwohnern und 5 Brennereien in der Stadt selbst und weiteren 15 im Umland. Von weltweit Bekannten wie Jim Beam über Insider-Tipps wie Willett bis zu ambitionierten Newcomern wie Limestone. Auf der Main Street in Bardstown dreht sich alles um Whisky. Die Süßwarenläden verkaufen Bourbonpralinen und Kekse. Die Küchen der Restaurants würzen ihre Speisen damit. Auf einem Hügel steht Robert Llewellyn, den alle nur Bob nennen. Er ist Historiker, ein großer, sehniger Mann mit randloser Brille und seit vielen Jahren mit Ken Norton befreundet. Bob blickt auf ein Museumsdorf aus dem 18. Jahrhundert. Die Holzhütten, alles Originale, stehen dicht an dicht im Kreis. So konnten sich die Bewohner besser verteidigen. Kentucky war damals noch Grenzland, ein Teil des Wilden Westens. Immer wieder gab es Scharmützel mit den Indianern. Bob öffnet eine Tür. Die Hütte ist bescheiden, fensterlos. Die Holzbalken sind mit Lehm abgedichtet. Eine Leiter führt auf den Dachboden. Dort hat die Familie geschlafen. Unten Tisch und Stühle, ein Kaminofen und ein primitiver Destillationsapparat. Mit dem haben die Leute damals Bourbon gebrannt. Das Gerät stand draußen, darunter brannte ein Feuer. Oben kommen Kupferrohre heraus. Durch die ist der fertige Whisky ins Fass gelaufen. In Wirklichkeit war es meist ein Krug, denn wer damals ein Fass Whisky hatte, galt als wohlhabend. Bourbon war das Geld der Menschen. Für eine bestimmte Menge konnte man sich zum Beispiel ein Pferd kaufen. Geldscheine gab es hier kaum. Gold hatte sowieso niemand. Dazu waren die Leute zu arm. Bourbon wurde an den Devisenmärkten sogar offiziell als Währung gehandelt. Für diesen Teil der Welt jedenfalls. Auch die Talbot Tavern in Bardstown ist ein historisches Gebäude. Aus Quadersteinen mit burgunderroten Fensterläden. Es wurde 1779 erbaut und ist damit das älteste in Kentucky. Präsident Abraham Lincoln hat hier übernachtet und der französische Thronfolger Louis-Philippe, bevor er von 1830 bis 1848 als letzter aus dem Geschlecht der Bourbonen König von Frankreich werden sollte. Ken Norton schwingt sich auf einen Hocker an der Bar. Kentucky has a long tradition to France, and that's one reason why so many geographic areas here are named after French figures. Kentucky hat immer starke Bindungen zu Frankreich gehabt. Deshalb gibt es hier so viele französische Namen. Und wegen der Handelsbeziehungen zu New Orleans, durch die wir mit der Welt verbunden waren. Auch die Bezeichnung Bourbon ist französischen Ursprungs. Sie geht auf die Bourbonen zurück. Nach diesem Adelsgeschlecht hatte sich Kentucky benannt als Bourbon Territory, bevor es ein US-Staat wurde. Und als unser Whisky später in New Orleans verkauft wurde, hat man auf diesen Namen zurückgegriffen. Dass ausgerechnet das amerikanischste aller Produkte einen Namen trägt, der dem Französischen entlehnt ist, entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie. Man erinnere sich an die Zeit nach 9/11 und vor dem Golfkrieg, als amerikanische Patrioten, verärgert über mangelnde Unterstützung aus Paris, ernsthaft vorschlugen, Pommes frites in Liberty Fries umzubenennen, statt sie weiterhin als French Fries zu bezeichnen. Ken Norton grinst. In Kentucky hat man sich an diesem Unsinn natürlich nicht beteiligt. Hier wird und wurde alles Französische stets hochgehalten. Ein gewisses Laissez-faire, die unamerikanische Überzeugung, dass Geldverdienen kein Selbstzweck ist. Ein neuer Gast hat am Tresen Platz genommen. Er ist groß und breitschultrig, mit blonden Haaren und schmerzhaft zupackendem Händedruck. Ken stellt ihn als Drew Culzwin vor, den Brennmeister von Willett und als einen kommenden Star der Zunft. Quatsch, ich bin doch nur das Gesicht der Firma. Bei uns arbeiten alle eng zusammen. Die Leute denken, dass alles vom Brennmeister abhängt. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Ist es natürlich doch. Jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Chris Morse von Woodford Reserve und vor allem Jimmy Russell von Wild Turkey sind maßgeblich verantwortlich für den Aufstieg der beiden Marken in die Liga der Premium-Spirituosen. Dafür werden sie in Kentucky verehrt wie andernorts große Künstler. Und Kunst ist es ja auch, wie sie aus Getreide und Wasser wahre Gaumenfreuden zaubern. Das weiß auch Drew Culzwin. In den Speichern, in denen der Bourbon lagert, herrschen unterschiedliche Mikroklimata. Unsere zum Beispiel sind fünfstöckig, jeder einzelne fast 6000 Fässer. Zwischen Erdgeschoss und fünften Stock kann der Temperaturunterschied bis zu 20 Grad betragen und die Luftfeuchtigkeit um bis zu 30% abnehmen. Der Whisky reift also schon mal anders, je nachdem, ob er oben, unten oder in der Mitte lagert. Ob an der Südseite, wo er mehr Sonne bekommt, oder an der Nordseite, wo es kühler ist. Je wärmer, umso mehr Flüssigkeit verdunstet und umso höher ist der Alkoholgehalt. Wir füllen mit 62,5% in Fässer ab. Ganz oben kann es schon mal auf 75% hochgehen. Am Boden dagegen verringert sich der Alkoholgehalt, weil es kühler ist und die Luftfeuchtigkeit höher. Das, versichert Drew, ist natürlich nur eine sehr knappe Einführung in die Geheimnisse des Reifeprozesses. Wie lange die Fässer wo im Speicher lagern, in welchen Intervallen sie die einzelnen Stockwerke durchlaufen, ob und wie der Whisky mit dem Inhalt welcher anderen Fässer gemischt wird, all das summiert sich zu einer Vielzahl an Möglichkeiten, die Einfluss auf Geschmack und Charakteristik des Bourbons haben. Allein Willett stellt 16 verschiedene Sorten her und füllt für 4 Mikrobrennereien ab. Drew bestellt 2 Bourbon, beide aus seinem Haus. Einen Willett Pot Still Reserve und einen Noah's Mill. Der Pot Still Reserve ist gut 7 Jahre gereift, 47% Alkohol. Er duftet nach Zitrone und Orange, schmeckt leicht nach Vanille mit einem Hauch von Blütenaromen im Abgang. Noah's Mill dagegen ist farblich viel dunkler. Kein Wunder bei einer Reifezeit von 17 Jahren und einem Alkoholgehalt von 57%. Leichte Karamell- und Kaffeearomen und ein langer Abgang, der nach Nelken schmeckt, mit einer leichten, kaum wahrnehmbaren, bitteren Note. Willett ist ein Familienunternehmen, eines von vielen in Kentucky, die den etablierten Marken mehr und mehr Marktanteile abjagen. Und eines mit Tradition, gegründet im Jahr 1935. Mutig, kommentiert Ken Norton, so kurz nach Ende der Prohibition, während er das Herstellen und der Transport von alkoholischen Getränken unter Strafe stand, von 1920 bis 1933. Die Prohibition hat nicht nur das Entstehen des organisierten Verbrechens begünstigt, sondern auch den kleinen Brennereien die Existenzgrundlage entzogen. Viele haben ihr Geschäft schwarz weitergeführt. Ein paar wenige haben Lizenzen zur Herstellung von Alkoholika für medizinische Zwecke ergattert. Man ist damals mit einem gesundheitlichen Problem zum Arzt gegangen, mit einer Erkältung, mit Husten, meinetwegen auch mit Tuberkulose. Ich bin sicher, dass die Ärzte immer etwas gefunden haben, um Bourbon zu verschreiben. Solche Rezepte hat es sicher jede Menge gegeben. Louisville ist mit 750.000 Einwohnern die größte Stadt in Kentucky. Geprägt vom Hafen am Ohio River, der die Grenze zum Nachbarstaat Indiana markiert. Urban und quirlig im Zentrum, ruhig und ein bisschen verschlafen an der Peripherie. Die Einwohnerzahl von einer Dreiviertelmillion hat sich Louisville zur Jahrtausendwende erschummelt, wie Ken Norton es formuliert. Durch die Vereinigung mit dem umliegenden Kreis, dem Jefferson County. Im eigentlichen Stadtgebiet leben nur gut 250.000 Menschen. Louisville ist bekannt für das Kentucky Derby, ein Galopprennen für Vollblüter, das jedes Jahr am ersten Samstag im Mai stattfindet. Und für den Louisville Slugger, einen Baseballschläger, den jedes zweite Team in der National League benutzt. Ron Whitehead sitzt in der Bristol Bar in Louisvilles Ausgehviertel, den Highlands. Vor sich, was sonst, einen Bourbon. Maker's Mark? Fragt Ken Norton, nachdem er kurz geschnüffelt hat. Ron nickt. Ron Whitehead macht seinem Namen alle Ehre. Seine Haare sind lang und weiß, ebenso sein Wallebart. Ron ist Dichter und ziemlich verrückt. Kentucky ist etwas für raue Typen, immer gewesen. Aber immer auch etwas Besonderes. Zur Kolonialzeit dunkel und blutig. Man musste ums Überleben kämpfen. Bis heute sind wir Pioniere geblieben. Du musst ein knallharter Typ sein, um hier aufzuwachsen. Aber erst recht, um weiter hier zu leben. Johnny Depp wurde in Owensboro geboren, nicht weit von hier, wie ich auch. Ich habe ihn mal vom Flughafen abgeholt. Er stieg aus seiner Privatmaschine eine Gitarre um die Schultern. Statt einer Begrüßung sagte er: Verdammt, es fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein. Du hast das einfach im Blut. Das ist das große Rätsel, das uns alle beschäftigt. Warum sind wir so anders? Da muss irgendetwas im Wasser sein. Und damit auch im Bourbon. There's obviously something in the water. Taste the bourbon. Das Treffen mit Ron Whitehead hat Ken vorgeschlagen. Weil eine Rundreise durch Kentucky ohne Trinkgelage mit einem wie ihm nicht komplett ist, wie er es breitgrinsend formuliert hat. Ron Whiteheads Gedichte handeln vom Leben in Kentucky. Viel schreibt er nicht, noch seltener veröffentlicht er. Seine Abende verbringt Ron in Bars, wo er spontan Gereimtes für ein paar Drinks vorträgt. Anderswo in den USA würde man ihn als Gammler bezeichnen. In Louisville dagegen hat ihn ein reicher Gönner aufgenommen. In dessen viktorianischer Villa lebt Ron Whitehead als Poet in Residence. Let people know that Kentuckians were individualist. We could be our own separate country. Wir hier in Kentucky sind Individualisten. Wir könnten ein eigenes Land sein. Vor ein paar Jahren habe ich eine Unabhängigkeitsbewegung ins Leben gerufen, halb im Spaß, als Teil einer Show. Aber alle haben das ernst genommen. Wir lieben die schönen Dinge des Lebens. Bourbon, Pferde, schöne Landschaften und schöne Frauen. Und wir wollen immer die Besten sein. Ich bin der lebende Beweis dafür. Auch wenn ich versage, will ich wenigstens der größte Versager sein. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.